Es geht immer um dasselbe, das ist ein Widerspruch, aber ich hab auf diese Zeilen Lust. Ich rappe nicht aus Gier und Neid, ich will nur, dass du weißt, ich fühl mich nicht cool, weil ich Bombentexte schreib. Warum ich rappe, ist schwer zu sagen, es gibt mehr als eine Antwort, also musst du mehr fragen. Denk nach, bevor du etwas sagst. Du bist Chi, du bist krass, aber warum ist deine Hose so nass? Politiker hin, Wahlen her, was soll ich wählen? Es ist schwer, es kommt immer dasselbe rein und wieder raus, wie in einen Mülleimer. Und irgendwann ist es leer und nicht mehr zu gebrauchen wie ein Kugelschreiber. Ihr wisst es. Es geht immer hin und her, wie Ebbe und Flut, wie das Wasser im Meer. Es geht immer hin und her, wie Ebbe und Flut, wie das Wasser im Meer. Es geht immer hin und her. Es geht auf und ab, Mann, es geht hin und her. Es ist voll easy und dann plötzlich alles wieder schwer. Wenn ich das Leben fickt und du plötzlich wieder glücklich mit deinem Leben bist, es tut mir leid, wenn ihr den Sinn nicht versteht. Es ist nicht alles, wie es scheint. Ihr meint, dass ich scheiße rede, aber von wegen, ich weiß es nicht. Das hin und her geht wie Bass und Snare, wie das Wasser im Meer. Was ist daran so schwer? Manchmal ist dein Leben so leer und nur durch einen Moment ist alles wieder wie vorher. Du fühlst dich, als könntest du alles schaffen, einfach alles aus dir machen. Aber es geht hin und es geht her. Behalte das Gleichgewicht, das ist gar nicht so schwer. Es geht immer hin und her, wie Ebbe und Flut, wie das Wasser im Meer. Es geht immer hin und her, wie Ebbe und Flut, wie das Wasser im Meer. Es geht immer hin und her. Guck, es geht hin und her. Was wäre, wenn ich jetzt schon gesigned wär? Würde ich den ganzen Tag rappen oder am Pool chillen und kulinarisch essen? Meine Gedanken gehen hin und her. Ich wollte es vermeiden, doch ich denke nur an sie so sehr. Und wie ich mich fühle, rappe ich auch am besten immer positiv. Guck, ich gebe nie auf, das ist mein Lebenslauf. Ich schaffe es rauf, verlasse dich drauf. Das Rap-Ding ist ein Marathonlauf. Die Gefühle ändern sich von Sekunde zu Sekunde, Minute zu Minute und von Stunde zu Stunde. Es geht hin und her, du atmest ein und wieder aus mit deiner Lunge. Es geht immer hin und her, wie Ebbe und Flut, wie das Wasser im Meer. Es geht immer hin und her, wie Ebbe und Flut, wie das Wasser im Meer.